Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christi Geburt. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbaorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Das kümmert unsere gallischen Helden jedoch wenig. Vor allem jetzt, da Miraculix der Druide die letzten Vorbereitungen für seine Reise in den Carnutenwald trifft. Alle Jahre wieder treffen sich die gallischen Druiden in diesem Wald, um Rezepte und Erfahrungen auszutauschen. Aber auch, um die besten Druiden des Jahres zu wählen. Hast du alles, Miraculix? Ja, danke, Asterix. Ich mache mir Sorgen, Miraculix. Der Weg zum Carnutenwald ist sehr weit und gefährlich. Papalapap. Nimm ich lieber mit. Das geht nicht, Asterix. An dem Treffen dürfen nur Druiden teilnehmen. Dann gehe ich mit bis zum Rand des Waldes und warte dort auf dich. Also gut. Kann ich auch mitkommen? Es ist gerade Flaute im Hinkelsteingeschäft. Natürlich darf Obelix mitkommen. Was wäre Asterix ohne ihn? Trubadix der Barde singt. Kein Abschiedslied. Und die drei machen sich auf die Reise. Sie ahnen nicht, dass zur gleichen Zeit weit entfernt im Osten Galliens die römische Grenzpatrouille von Goten überfallen wird. Von Goten, die unter der Führung ihres Chefs Rhetorik ebenfalls auf dem Weg zum Carnutenwald sind. Seht ihr, wir sind gleich da und alles ist gut gegangen. Umso besser. Ich hab Hunger. Oh, welch schöne Überraschung. Ein Wildschwein? Mein Freund. Miraculix. Meine Lieben, darf ich euch meinen alten Freund und Kollegen Spürnix aus Belgae vorstellen? Sehr freut. Guten Tag. Ist mir ein Vergnügen. Du wirst sehen, Spürnix, meine Druidenkunst ist wirklich verblüffend. Meine auch, weißt du. Ich habe davor, das muss ich dir erzählen. Plaudernd ziehen sie zu viert weiter ihres Weges, bis sie plötzlich von einer römischen Patrouille angehalten werden. Halt! Wohin des Weges? Obelix weiß, wie man mit Römern umgeht. Aber Miraculix hält ihn auf. Nein, Obelix. Für die Dauer der Carnutenkonferenz haben wir Waffenstillstand. Ja, ich brauche nur zu beweisen, dass wir Druiden sind. Lass mich das machen, Miraculix. Aber gern. Diesen Spaß lässt sich Spürnix nicht entgehen. Er sucht ein paar Kräuter aus, die einer der Römer essen muss. Als der anschließend den Mund aufmacht... Der spricht nicht mehr. Der brüllt nur noch wie ein Esel. Nach dieser überzeugenden Dokumentation sind die Römer von der Echtheit der Druiden überzeugt. Die vier können weiterziehen, nachdem sie darüber aufgeklärt worden sind, warum sie überprüft wurden. Weil Goten über die Grenze gekommen sind. Es war doch richtig, dich zu begleiten, Miraculix. Bei den Barbaren, die sich hier herumtreiben. Opa, die Streitigkeiten zwischen den Barbaren und den Römern gehen uns nichts an. Ein Schild. Oh, wir sind da. Carnutenwald. Für Nicht-Druiden verboten. Gut, wir warten hier, bis die Tagung zu Ende ist. Schön. Bis bald, Asterix und Obelix. Und viel Glück beim Wettkampf. Wir machen's uns hier gemütlich. Ein Feuerchen, es ist schön hier, voller Wildschweine. Ich frage mich, was die Barbaren hier vorhaben. Wäre Asterix ein kleines Stück in den Wald hineingegangen, so würde er hören, was die Goten vorhaben. Denn Rhetorik klärt seine Leute gerade über das Ziel der Mission auf. Es geht uns darum, dass wir den besten Druiden von Gallien fangen. Wir bringen ihn über die Grenze. Dann bereiten wir mit Hilfe seiner Zauberkunst die Invasion von Gallien und Rom vor. auf den größten Sieg der Westgoten, der Ostgoten und aller Goten überhaupt. Jo, es lebe Rhetorik! Leise! Wir gehen jetzt auf Beobachtungsposten und schnappen uns dann den Druiden, der den Wettkampf gewinnt. Alles klar! Bald wimmelt es im Karnutenwald von Druiden. Man freut sich, man umarmt sich. Auf allen Eichen sitzen Druiden und schneiden eifrig Misteln mit ihren goldenen Sicheln. Autsch! Hey, das war mein Finger. Man plaudert und ist charmant, man scherzt und ist recht ungezwungen. Dann, nach dem Festbankett, bittet der oberste Druide um Ruhe. Er fordert die Druiden dazu auf, ihre Zauberkünste vorzuführen. Und während sie ihre Tränke anrühren, sind aus einem Versteck hinter den Büschen begehrliche Blicke auf sie gerichtet. Jetzt wird's spannend, so wahr ich Rhetorik heiße. Um die Spannung nicht auf den Höhepunkt zu treiben, fassen wir kurz zusammen, was passiert. Der Druide Florix lässt mit ein paar Tropfen Zaubertrank prachtvolle Blumen sprießen. Der Druide Barometrix wirft ein Pülverchen in die Luft. Und schon regnet es. Und der Druide Praktifix hat einen Weg gefunden, aus seinem Trank ein Pulver zu machen. In kleine Säckchen gepackt, nimmt es weniger Platz weg als ein Topf. Und weil man, um den Trank zuzubereiten, immer noch einen Topf braucht, hat er auch die Töpfe zu Pulver gemacht. Der Wettkampf hat begonnen. Es scheint Ihnen Spaß zu machen. Du wirst sehen, Obelix. Unser Druide gewinnt bestimmt mit seinem Zaubertrank. Dann ist der Druide Spürnix an der Reihe. Ich habe einen Trank zubereitet, der mich gegen Schmerzen unempfindlich macht. Hier bitte, ich trinke einen Schluck und kann mit bloßen Händen die Pommes frites aus dem heißen Öl nehmen. Die Druiden sind beeindruckt. Weltpraktischer Trank. Aber als letzter Kandidat ist Miraculix dran. Mein Zaubertrank verleiht übermenschliche Kräfte. Ich brauche einen alten, schwachen Druiden. Da kann ich dienen. Hier, trink. Dann kannst du Bäume ausreißen, Alterchen. Das hätte ich nie gedacht. Also Jungs, den brauchen wir. Das ist der Sieger. Ich bin Druide des Jahres. Ich danke euch. Das hätte ich nie gedacht. Ich bin tief gerührt. Die Tagung ist zu Ende, Miraculix. Wenn du willst, gehen wir gemeinsam. Mit Vergnügen, Spürnix. Ich hol nur meine Sachen. Ich bin der Beste. Fertig? Jo. Auf ihn! Und ja. Ja. Und nix wie weg. Am Eingang zum Karnutenwald warten Asterix und Obelix auf ihren Druiden. Die Tagung ist zu Ende, aber von Miraculix noch keine Spur. Hast du ihn gesehen? Anscheinend hat er den Wettkampf gewonnen. Ich mache mir Sorgen. Wir gehen ihn suchen. Spür nix. Oh, da seid ihr, ja. Ich mache mir große Sorgen. Miraculix ist verschwunden. Verschwunden? Was heißt das? Er ging da lang. Mal nachsehen. Was ist das? Ein westgotischer Helm. Wie schrecklich. Wir werden unseren Freund nie mehr wiedersehen. Und ob wir ihn wiedersehen? Wir befreien ihn aus den Klauen der Barbaren. Ich dachte, es wären Westgoten. Bravo! Ich komme mit! Danke, Spürnix. Aber Obelix und ich schaffen das schon alleine. Zeig mir nur noch den Topf, in dem unser Druide den Zaubertrank gebraut hat. Dort drüben ist er. Gut. Es ist noch etwas drin. Das wird mir helfen. Viel Glück, Freunde! Und wo gehen wir jetzt hin, Asterix? Na, zur Grenze. Zu den Westgoten, nach Osten. Die Westgoten leben im Osten? Nein, die Westgoten leben im Westen. Die Ostgoten im Osten. Die Westgoten sind aber von uns aus gesehen im Osten, verstanden? Nein. Na. Such nach Spuren, Obelix. Was denn für Spuren, Asterix? Doch bevor Asterix erklären kann, von was für Spuren er spricht, begegnen sie einer römischen Patrouille auf der Suche nach den Goten. Und weil Asterix den westgotischen Helm noch in den Händen hält, halten sie natürlich Asterix und Obelix für die Goten. Es kommt, wie es kommen muss. Zaubertrank genommen haben. So, das wäre erledigt. Aber jetzt wird die Sache kompliziert. Wir haben nicht nur Zeit verloren, jetzt sind uns auch noch die Römer auf den Fersen. Wie recht Asterix hat, als er sagt, dass ihnen jetzt auch noch die Römer auf den Fersen wären. In alle Richtungen sind Boten unterwegs. Einer läuft Obelix direkt in die Arme. Mal sehen, warum der so gerannt ist. Oh, ein Bild von uns. Hoho, das ist hübsch. Na, was drunter steht, ist weniger hübsch. Diese beiden Individuen sind Goten und lebend oder tot zu fangen. Hohe Belohnung. Also diese Idioten verfolgen uns statt der Barbaren. Ja, anstatt die Goten aus dem Osten zu verfolgen, verfolgen sie uns Gallier aus dem Westen. Die haben die Orientierung verloren. In der Tat. Ein großes Durcheinander entsteht im Wald. Die einzigen, die davon unberührt bleiben, sind die Barbaren. Ja, für alle einen guten Weg. Das soll einer verstehen. Alles voller Römer. Und keiner hält uns auf. Die Goten wissen nicht, dass statt ihrer Asterix und Obelix gesucht werden. Rauf auf den Baum! Hier wimmelt's von Römern! Gut! Ich habe eine Idee. Wir verkleiden uns als Römer. Oh, das ist genial, Asterix. Augen auf, Obelix. Wir brauchen zwei von unserer Größe. Also einen ganz kleinen und einen mittleren. Beim Totatis, die sind richtig. Drauf! Beim Pillenus, ja! Der will nicht mehr. Hör auf, Obelix. Wir haben keine Zeit, uns zu amüsieren. Ich nehme die Kleider vom Dicken und du die vom Kleinen. Gar nicht so dumm, was du da sagst. Unsere Sachen nehmen wir auch mit. Fertig. Auch fertig. Steht uns gut, nicht? Ja. Und vergiss nicht, Obelix, wenn wir Römer treffen, bist du der Legionär Obelus und ich bin Asterus. Und sag beim Jupiter und Ave. Das ist komisch. Achtung, das sind Legionäre. Ave. Ave und beim Jupiter. Verzeiht, verzeiht. Aber mein Freund Obelus ist heute sehr fröhlich. Obelus! Komm, Obelus, gehen wir weiter. Bei diesen Römern handelt es sich um besonders intelligente Exemplare. Sie lassen Asterix und Obelix weitergehen und nehmen stattdessen die beiden gefesselten Römer mit, die sie kurz darauf finden. Die Goten werden weiterhin nicht behelligt. Für Asterix und Obelix aber bleibt es gefährlich. Vorwärts, Obelix! Ich fürchte, unsere List wird bald entdeckt. Ich hab den Schluck auf. Erschreck mich mal, Asterix! Tatsächlich haben die Römer inzwischen die versehentlich gefangen genommenen Römer befreit. und von ihnen erfahren, dass sich die Goten, für die die Gallier gehalten werden, als Römer verkleidet haben. Von diesem Augenblick an herrscht ein echtes Tohuwabohu. Denn jetzt fangen sich die Römer gegenseitig. Einigen kommt dieses Chaos entgegen. Zum Beispiel Asterix und Obelix. Komm, Obelix, wir ziehen uns wieder unsere gallische Kleidung an. Nach Galliern suchen sie nicht. Und auch nicht nach Goten. Achtung! Das ist die Grenze nach Germanien. Da müssen wir rüber. Uns erwartet ein königlicher Empfang. Oh Mann! Es wird immer verwirrender. Nachdem die Westgoten an der Grenze den Römerposten niedergeschlagen haben, um anschließend von den Ostgoten kontrolliert zu werden, machen die Gallier sich den Weg frei an dem Römer vorbei nach Germanien. Als ihnen kurz darauf die Ostgoten begegnen. Halt! Ave und beim Jupiter! Ich bin Legionär Obelus und mein Freund hier ist der Legionär Asterus. Der steht auf ihn! Auf die Menge! Mit ins Gebüsch, Obelix. Ich muss dir was erklären. Wir brauchen uns jetzt nicht mehr als Römer auszugeben, Obelix. Wir sollten uns lieber als Goten verkleiden. Warum? Weil, lass es uns einfach machen. Bald darauf kommt ein Gote mit Obelix Kragenweite vorbei. Auf einen kleinen müssen sie fast eine Stunde warten. Dann klappt es. Wir setzen die gotischen Helme auf unsere gallischen drauf. Das sieht noch echter aus. Gut. Und vergiss nicht, wir können kein Gotisch. Also unter gar keinen Umständen zu Goten sprechen. Aber verhauen kann ich sie. Ich bin Holperik, Gote und Übersetzer hier in unserem Dorf. Hier wird auch Majestix gefangen gehalten. Bei Cholerik, unserem Chef. Herein! Tag, Chef. Holperik, wenn dieser Druide auf meine Vorschläge nicht eingeht, werde ich sehr ärgerlich. Dann wird er umgebracht. Und du mit dem Verstanden? Oh. Ja. Frag ihn, ob er bereit ist, seine Zauberkraft in unseren Dienst zu stellen. Bist du bereit, deine Zauberkraft in unseren Dienst zu stellen? Niemals. Vielleicht... Er soll mit Ja oder Nein antworten. Ja oder Nein? Nein. Ja. Ausgezeichnet. Und wann will er uns seine Zauberkunst zeigen? In einer Woche, bei Vollmond. Uff, oh, damit habe ich etwas Zeit gewonnen. Während der Gote Holperik versucht, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, nähern sich Asterix und Obelix in ihrer Verkleidung dem Dorf der Goten. Wie können wir Miraculix bloß wiederfinden, Asterix? Weiß ich noch nicht. Links, zwei, los, drei, versteck vier. Dich, Soldaten! Links, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, vier. Los, hinterher. Ich glaube, so können wir den Druiden finden. Links, zwei, drei, vier. Indem sich Asterix und Obelix einfach den marschierenden Goten angeschlossen haben, gelingt es ihnen, unerkannt in die Stadt hineinzukommen. Dort versuchen sie, sich abzusetzen. Wir sind in der Stadt. Jetzt verkrümeln wir uns. Ja. Hey, ihr da! Hier wird nicht aus der Reihe getanzt. Im Gleichschritt marsch! Ihr sollt mich noch kennenlernen. Links, zwei, drei, vier. Was meint er? Still, Obelix! Der bricht dir darüber nicht den Kopf. Wir verschwinden heute Nacht. Bis dahin dürfen wir nicht auffallen. Wenn sie merken, dass wir Gallier sind, geht's uns schlecht. Links, zwei, drei, vier! Ihr zwei da, mitkommen! Wir? Ihr fegt mir jetzt gründlich den Hof. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Die Wesen sind ja nicht zu übersehen. Hör mal, Asterix, wir sind doch nicht hergekommen, um ihr Land sauber zu machen. Geduld, Obelix. Wo wollen die denn hin? Los, ihr zwei. Antreten zum Exerzieren. Lanzen präsentiert! Lanzen, hab ich gesagt, nicht Besen! Ich werde euch eure Späße schon noch auftreiben. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Nun, Asterix und Obelix verstehen nicht sehr viel. Auch nicht, dass es nichts Anständiges zu essen gibt. Oh, gib mir die Schale rüber. Aus Kohl mache ich mir nichts. Wildschwein wäre mir lieber. Vielleicht, wenn ich Sie freundlich darum bitte. Heute Nacht müssen wir fliehen, damit wir den Druiden suchen können. Asterix und Obelix sind nicht die einzigen, die in dieser Nacht an Flucht denken. Ich gehe nach Gallien. Mit meinen Sprachkenntnissen kann ich mich dort niederlassen. Halt! Oh, die Patrouille! Ja, aber das ist doch Holperik, der Übersetzer. Holperik. Ja, richtig. Was machst du hier zu dieser Stunde? Ich wollte... Also das heißt... Sehr verdächtig. Jo, finde ich auch. Mitkommen. Wir werden das morgen klären. Oh, nicht doch. Ihr macht einen Fehler. Ich habe gute Beziehungen. Das ist mein Untergang. Der Chef wird mir nie verzeihen, dass ich die Antworten dieses dickköpfigen Druiden falsch übersetzt habe. Inzwischen klettern Asterix und Obelix über eine Mauer. Verstanden? Keine Schlägereien und keine Unterhaltung mit den Goten, ja? Gut. Hey, oje, was ist das denn? Sieh da, sieh da. Meine beiden ganz speziellen Freunde. Oh Gott. Ins Gefängnis mit euch. Ja, los. Gemeinsam mit Holperik werden die beiden Gallier in eine Zelle geworfen. Hinein mit euch! Langsam reicht's mir aber. Los, wir gehen, Obelix. Oh, gallische Spione. Ich muss sie fangen. Das könnte mir aus der Klemme helfen. Und der da? Den nehmen wir mit. Vielleicht kann er uns helfen. Oh, Glück muss der Mensch haben. Wir gehen also? Ja, wir gehen. Die Luft ist rein. Wir müssen aus der Stadt raus und in den Wald kommen. Oh, was ich für ein Glück habe. Oh. Also hier im Wald sind wir sicher. Jetzt fragen wir den Guten. Mir ist kalt. Oh, wirklich. Ein unwahrscheinliches Glück. Du da? Eh? Weißt du, wo der gallische Druide ist? Och, red du nur. Ach, Obelix, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Hm? Der kann ja gar kein Gallisch. Gesundheit. Oh, vielen Dank. Wie? Du sprichst ja doch Gallisch. Nein, das ist ein Irrtum. Ich spreche kein Wort Gallisch. Ich bin überhaupt nicht sprachbegabt. Sag uns, wo unser Druide Miraculix ist. Ich sag überhaupt nichts mehr. Los, Obelix. Fein! Cholerik, unser Chef, hält den Druiden gefangen. Er hat bis zum Neumond Zeit, seine Zauberkunst zu zeigen. Dann wird er umgebracht. Ich sag euch, wo er ist, ja? Aber lasst mich frei, sonst werd ich auch umgebracht. Wie der auf einmal reden kann. Wir gehen in die Stadt zurück. Aber lasst mich los, ja? Wir lassen dich erst los, wenn wir unseren Druiden wieder haben. Vorher nicht. Mit Holperik im Schlepptau begeben sich Asterix und Obelix zurück in die Stadt. Überall Patrouillen. Die haben unsere Flucht entdeckt. Hierher! Kommt hierher! Ich hab zwei gallische Spione! Schnell, Obelix! Komm! Los, mach! Eine Sackgasse! Jetzt sitzen wir fest! Schlimm für sie! Los, Jungs! Sie sitzen in der Falle! Okay! geschafft. Oh, oh, da rührt sich noch so ein Winzling. Halt! Lass ihn wieder runter. Er soll uns zu seinem Chef führen. Gut, bloß runter. Ja, wir ergeben uns. Ja, ja, das ist gut. Ja, das ist mal gut. Fein. Währenddessen im Haus von Cholerik. Ich kann's kaum erwarten, deine Zauberkunst zu sehen. Es ist ein Jammer, dass du mich nicht verstehen kannst, Druide. Wenn der wüsste, dass ich fließend Gotisch spreche, wenn auch mit leichtem Akzent. Chef! Chef! Ja. Ich hab zwei wilde Gallier gefangen genommen. Das ist nicht wahr, Chef. Ich hab die Spione entdeckt und mein Leben dabei riskiert. Na, die zwei gallischen Spione werden hingerichtet. Holperik! Ja? Frag den Druiden, ob er noch immer bereit ist, uns seine Zauberkunst zu zeigen. Asterix und Obelix, meine lieben Freunde, wie unvorsichtig, sich in die Höhle des Löwen zu wagen. Schlimm für den Löwen. Oh, bitte, zeig doch deine Zauberkunst, Druide. Ich geb dir auch viel, viel Gold. So siehst du aus. Er ist immer noch einverstanden, Cholerik. Ausgezeichnet. Oh, Chef der Goten, dein Übersetzer lügt. Was ist das? Ich habe nie die Absicht gehabt, dir meine Zauberkunst zu zeigen. Er spricht Gotisch! Er spricht Gotisch! Holperik, du wirst morgen hingerichtet, zusammen mit den anderen, und zwar mit allen Raffinessen. Oh, nee. Werft sie in den Kerker, alle zusammen. Und wieder einmal landen sie zusammen in einer Zelle. Ihr seid gemein. Euretwegen werden sie mich vierteilen, in Stücke hacken und aufspießen. Mich, der ich so empfindlich bin. Ich vertrage überhaupt keine Feuchtigkeit. Nicht einmal Hähnchen in Wein. Jetzt brauchen wir uns nicht mehr zu verkleiden. Weg mit den gotischen Sachen. Wir reden miteinander, wenn der Übersetzer schläft. Er schläft. Wir können reden. Wir müssen hier so schnell wie möglich verschwinden und nach Gallien zurück. Naja, aber bevor wir ihr Land verlassen, müssen wir die Goten einschüchtern. Und zwar für möglichst lange Zeit. Und wie willst du dieses Wunder vollbringen? Wir werden ein bisschen Verwirrung unter ihnen stiften. Und dazu benutzen wir diesen gemeinen, hinterhältigen und ehrgeizigen Kerl. Diesen Holperik, ein ideales Objekt. Hört zu. Ja, So. Und jetzt weck ihn auf, Obelix. Gut. Los, du Vollfels! Aufwachen! Oh, es war also nicht alles nur ein böser Traum. Zum Tode verurteilt. Ich, der ich heiraten und viele kleine Barbaren haben wollte. Es tut uns leid, dass wir dich in eine solche Lage gebracht haben. Was hab ich davon? Das rettet mich auch nicht mehr vor der Rache des grausamen Cholerik. Doch. Mit Hilfe meiner Zauberkraft mache ich aus dir den stärksten aller Goten, den keiner besiegen kann. Der macht wohl Spaß? Aber nein! Oh, schnell, schnell! Ich will diesen Zaubertrank sehen! Dazu brauche ich erst ein paar Zutaten. Obelix, ruf die Wache! Gut! Huhu! Ist da jemand? Jung! Geh, Wache! Frag deinen Chef Cholerik, ob wir zum letzten Mal ein gallisches Süppchen kochen dürfen. Hier auf der Liste sind die Zutaten. Jo, ich frag mal, ne? Ja. Vierteilen ist zwar nicht neu, aber es gefällt und reizt immer wieder zum Lachen. Dann könnte man sie in Stücke schneiden. Aber nicht zu klein, man muss sie schon noch sehen können. Hey, Chef! Die Goten fragen, ob sie sich noch eine letzte Suppe kochen können. Was höre ich? Sie wollen sich eine Suppe bereiten? Ja. Einverstanden. Sie müssen morgen in bester Form sein. Geht klar, Chef. Die Gallier erhalten alles, was sie brauchen. Eine Prise Salz noch, bitte. Ja, hier. Ich vergaß mich zu bedanken. Oh, mein Lutetia. Oh, Asterix, nimm auch einen Schluck davon. Ich glaube, du wirst es brauchen. Und ich? Und ich? Wie oft soll ich dir noch sagen, Obelix, dass du ihn nicht mehr brauchst, seit du als kleines Kind in einen Topf voll Zaubertrank gefallen bist? Das ist ungerecht. Richtig ungerecht. Holperweg. Ich spüre ja gar nichts. Meinst du? Du kannst ja mal deine Kräfte an der Tür da messen. Oh, juhu! Ich bin stark! Ich bin mächtig! Ha, ich werde Cholerik zerschmettern! Ich werde sie alle unterwerfen! Die Westgoten und die Ostgoten, die Römer und die Gallier, alle! Warte damit noch bis zu unserer Hinrichtung. Da wird die Überraschung noch viel größer. Ja, ja, eine gute, eine großartige Idee. Aber dann bin ich der größte Chef aller Goten. Der größte der Welt. Es klappt. Dann ist es soweit. Die mehrfach reparierte Kerkertür wird geöffnet, um die Gefangenen zu ihrer Hinrichtung herauszulassen. Los, los, beeilt euch! Das wird ein Spaß! Das wird ein Spaß! Ich verlange, dass ich als Erster dran komme. Ja, wenn's dir so einen Spaß macht, Vierteilen! Jetzt erleben die Goten eine Überraschung. Der kleine, schmächtige Holperik wird zwischen vier Pferden angebunden, die in verschiedene Richtungen getrieben werden. Aber sie schaffen es nicht voranzukommen. Was ist denn das? Spinne den Gefangenen los und hol stärkere Pferde! Oh, nicht nötig! Was willst du von mir? Lass mich los! Alle mal herhören, jo? Ich habe Zauberkräfte vom gallischen Druiden bekommen. Ich bin euer neuer Chef. Holperik, der Erste. Weg mit dem Alten. Moment mal! Halt! Steck diesen Kerl in den Kerker! Dein Leben ist kein Pfifferling mehr wert, Cholerik! Warte, du Holperik! Das wirst du mir büßen! Ein wenig später im Palast. Die Gallier nähern sich dem Thron von Holperik. Nur herein, liebe Freunde! Ich überlege mir gerade, auf welche Weise ich Cholerik morgen hinrichten lasse. Ich könnte ihn zum Beispiel in heißes Wasser stecken. Verzeih die Unterbrechung, Holperik, aber wir wollten dich um einen Gefallen bitten. Hm? Was du willst, mein lieber Asterix. Wir wollen Cholerik im Gefängnis besuchen, um ihm ein bisschen zu ärgern. Oh, gute Idee. Geht und amüsiert euch. Danke. Kommt, gehen wir. Das klappt ja prima. Sobald ich diese Gallier nicht mehr brauche, müssen sie dran glauben. Zum Beispiel im Schnellkochtopf. Der bringt einen Mann in 2 Minuten zum Kochen. Und wenn er fertig ist, pfeift's. Asterix, Miraculix und Obelix steigen in den Kerker hinab, in dem sie vor kurzem selbst noch saßen, um mit Cholerik zu sprechen. Cholerik, willst du dich an Holperik rächen und wieder an die Macht kommen? Ja, ich will gerade an die Macht und ja, ja. Ja, er sagt ja. Ich hör's. Trink einen Schluck von diesem Zaubertrank und du wirst so stark sein wie Holperik. Das Weitere kannst du dann selber erledigen. Ja! Mit einem Aufschrei wirft Choleric seine Fesseln von sich. Wer ist denn fest? Und stürmt in den Thronraum. Wo ist er? Wo ist er? Was ist denn da los? Elender Thronräuber! Er ist entfesselt. Das ist gut. Das habe ich erst jetzt verstanden. Da gewinnt keiner, weil beide den Zaubertrank genommen haben. Ah, das macht uns erst richtig. Er ist entfesselt. So ist es. Nach einem Kampf von 2 Stunden und 37 Minuten... Ich will mit einer ganzen Armee gegen dich kämpfen. Die zwei sind jetzt damit beschäftigt, sich gegenseitig zu bekämpfen. Aber das genügt nicht. Wir müssen noch mehr Verwirrung stiften. Du hast recht, Asterix. Er ist entfesselt. Ist ja gut, Obelix. Ist ja gut. Entfesselt. Gesagt, getan. Ein armer, alter Straßenkehrer namens Elektrik bekommt den Zaubertrank und will sofort als General Elektrik die Regierung stürzen. Anderen geht es genauso. Sie alle sammeln jeweils eine Armee um sich und der Kampf zwischen den einzelnen Parteien beginnt. Die Flasche ist leer. Aber was ist, wenn die Wirkung des Zaubertranks bei den Guten nachlässt? Nichts. Dann sind alle Gegner wieder fast gleich stark. Sie werden sich noch jahrhundertelang untereinander bekämpfen und so kommen sie nicht auf die Idee, ihre Nachbarn anzugreifen. Na schön. Nachdem wir so den Frieden erhalten haben, können wir ja getrost nach Gallien zurückkehren. Oh ja, ich habe großen Appetit auf mein gewohntes Wildschwein. An dieser Stelle folgt ein Versuch, das unbeschreibliche Durcheinander der asterixinischen Kriege zu beschreiben. Nachdem die Goten den Zaubertrank des Druiden getrunken haben, kämpfen sie verbissen einer gegen den anderen. Die bevorzugte Waffe dabei ist die Keule. Sie wirkt verheerend. Den ersten Sieg erringt zweifellos Holperik. Er überrascht Choleric durch eine Umgehungsbewegung und zack, fügt er ihm mit einem Schlag eine schmähliche Niederlage zu. Allerdings nur eine provisorische. Holperic hat keine Zeit, seinen Sieg zu feiern. Nach seiner Umgehungsbewegung wird er von Lyric im Rücken gefasst, obwohl er mit ihm verbündet ist. Lyric erklärt sich sofort zum höchsten Chef der Goten. Aber die anderen Chefs lachen nur darüber. Und nicht zu Unrecht. Denn Satyric, Lyrics Schwager, lockt ihn in eine Falle. Er veranstaltet ein Familienessen, bei dem er ihn kräftig, zack, in die Pfanne haut. Und im Verlauf dieser Schlacht entsteht der berühmte Ausspruch, O diese Familie. Holperic sucht Lyric in der Absicht, ihm ein paar Ohrfeigen zu verpassen. Aber er wird überraschend, zack, von Choleric an empfindlicher Stelle getroffen. Die Waffen stehen günstig für den alten Choleric. Der General Elektrik überrascht Mikerik beim Planen seiner nächsten Feldzüge. Mikeriks Moral ist am Boden zerstört, aber er sagt, ich komme auch ohne sie zum Ziel. Während Elektrik sich unter allgemeinem Gelächter zum höchsten Chef der Goten ernennt, ist Choleriks empfindliche Stelle an der Reihe von Holperic, zack, auf dem Kopf getroffen zu werden. Dieser lästige Kerl, sagt Choleric ärgerlich. Choleric ist so sehr verärgert, dass er sich von Mikerik überraschen lässt. Der Kampf dauert nicht lange. Der geschickte Politiker Mikerik ernennt sich sofort zum höchsten Chef der Goten. Die anderen höchsten Chefs lachen. Mikerik ist darüber verärgert, schlägt sein Lager auf und beschließt, zu schmollen. Er wird von Bartrick überrascht, der von Lyric angegriffen wird. Und dieser wiederum wird von Elektrik überwältigt. Elektrik wird von Satyric überrumpelt, der von Holperic niedergeschlagen wird. Auf Umwegen treffen sich Holperic und Choleric. Zack, zack. Diese Schlacht wird berühmt unter dem Namen Schlacht der zwei Besiegten. Und der Krieg geht weiter. Mit reinem Gewissen nähern sich die drei Freunde inzwischen der Grenze, die sie von Gallien trennt. Da ist die Grenze. Ja, ich rieche schon Wildschwein. Eine römische Wache. Es macht mir Vergnügen, wieder nach Hause zu kommen. Deshalb habe ich es eilig. Gallier, die Gallier überfallen? Für den Grenzposten wird es immer schwieriger, die Vorfälle zu erklären. Die drei Freunde aber durchqueren Gallien der Länge nach und kehren zurück in ihr Dorf. Nanu, wo sind sie denn alle? Wie ausgestorben. Doch dieses Rätsel klärt sich schnell. Das Dorf trauert, weil nach Spürniks Bericht alle glaubten, sie hätten ihre Helden verloren. Wir sind gerührt. Oh, Majestix, unser Chef. Umso mehr Grund, ihre Rückkehr jetzt gebührend zu feiern. Bis spät in die Nacht hinein wird gefeiert, gelacht, getrunken, Wildschwein gegessen und das ganze Abenteuer in allen Einzelheiten erzählt. Und dann? Dann hat Asterix gesagt, er ist entfesselt. Gib ihm schnell noch ein Wildschwein, sonst erzählt er es noch einmal. Er ist entfesselt. Ich kann jetzt nicht.